Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Yeah. I like this one. What? I'm going right. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock, but your girls won the medal. Talk about, I heard he spends with this chick on the beach. That was out with the tie, but my love, you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, Cole Jones in. Ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? That glitters ain't gold. passion. So what you trying to say? Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold. You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn. Ja, der gute Prince mit Gold hier am Heiligen Abend in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt. Wir, ich habe es euch eben schon gesagt, ich bin ja nicht so ganz alleine und ja, hier in der Technik als Producer. Ansgar versteht nicht nur viel von Technik, er hat uns auch hier gerade ein wunderbares Weihnachtsmenü noch gezaubert. Und jetzt quatsche ich dem Jonathan Jeremiah ins Wort. Das möchte ich überhaupt nicht. Das Stück ist für Tim. Der hatte eben geschrieben. Happiness. Where you gonna find a lesson anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things to do what I need. Only bare necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. Need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just for what I need. Only the necessities. Ask Mrs. Walsh, feed the cat, call them latte. Tell him that I'm going home where my people live. Need a little bit of happiness, yeah. next door, so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station number 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. This is Um 9:30 ist alles frei. Eins live. Der einsamste DJ der Welt. Viele liebe Weihnachtsgrüße von euch und viele liebe Worte auch zu dieser Heiligabendshow hier in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt. Ich möchte ein Stück jetzt spielen. Ihr wisst, ich habe hier bei 1 Live auch lange Zeit gemeinsam den Freitagabend mit meinem lieben Kollegen Lasse bestritten. Und ich möchte gern ein Lied zum Heiligen Abend, zu Weihnachten für Lasse spielen. Im Grunde genommen für uns beide, weil wir haben viele Autofahrten miteinander verbracht, unendlich viele. Wir sind ja auch zig Jahre immer gemeinsam zum 1 Live Clubbing gefahren. Aber einmal sind wir nach Hamburg gefahren, weil wir da aufgelegt haben. Und da haben wir den ganzen Abend lang immer nur ein einziges Lied gehört. Nämlich das hier. Und ich hoffe, Lars hört dir zu. Ich hoffe ihm und seinen Lieben geht's gut. Für ihn, aber auch für alle anderen natürlich heute am Heiligen Abend. Richard Ashcroft mit Come On People, We're Making It Now. Sometimes I feel like I can't move on. Nothing in life is turning me on. But I still see it clearly when I see you smiling. You know when nothing seems to fit. I couldn't see my way through the trip. Thank you. 1 Live. Weihnachten. From the dead, see the bridge of people run, so many games to play. See the blues above the dream, under the jet playing the sky. Sleep away and dream a dream, life is just a mit Everything Will Flow. Ich glaube, nein, das ist mein Lebenslied. Ja. Und ich weiß auch, Terhöfen von der Terhöfen und Dietz Foundation, ihr erinnert euch, er liebt dieses Stück auch. Ich weiß, er muss morgen sehr früh aufstehen und er hatte mich auch gebeten, es nochmal zu spielen. Aber ich habe es natürlich auch für Boysticker Boy gespielt und für viele andere, die es mögen. Hier in der Show mit dem einsamsten DJ der Welt am Heiligen Abend. Ich hoffe, euer Abend ist perfekt. Meiner ist es ja. All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need I can celebrate. This way. All I need is a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Thank you.

didn't know I was lost. Ja, Hello Black haben wir gehört und ihr hört, im Hintergrund wird's schon ein bisschen rappeliger, aber warum auch nicht? Wir haben kurz vor 22 Uhr. Ich werde noch viel besinnliche Augenblicke hier mit euch zusammen verbringen. Übrigens, das Stück hier im Hintergrund, das ist für den lieben Stefan. Ich gebe ihm jetzt ein bisschen Zeit, schon zu raten und zu rätseln, welches es ist. In der Zwischenzeit noch eine Mail hier von Stefan und Martina. Hallo lieber Mike, mein liebster Schatz, Martina und ich sind heute Abend ganz Heiligabend like durch einen einsamen, dämmerigen Wald gewandert und haben dich über ein kleines, transportables Radio gehört. Wir beide erleben das erste Mal Weihnachten zusammen, nachdem wir in der Vergangenheit diese Zeit aus verschiedenen Gründen sehr stressig erlebt haben, fremdbestimmt, einsam in der Zweisamkeit. Doch heute erleben wir beide ein wunderbares Weihnachtsfest und wir erleben ganz wunderbare Dinge. Anrufe, Geschenke, Briefe und tolle Musik. Dank dir, überhaupt du. Danke für alles, was du in den 20 Jahren getan hast. Das geht über alles. Damit meine ich den ganzen Weihnachtsschmusisch und so weiter. Du wirst fehlen, lieber Mike. Ich danke euch herzlich für diese Mail. Ich konnte jetzt so schnell dieses Lied nicht auftreiben, das ihr gerne hören möchtet, aber ich hoffe, das hier gefällt euch auch ein bisschen und danke für die lieben Grüße und die schönen Worte. Und ich glaube, der Stefan, der weiß jetzt auch, um was es hier geht. Das ist American Dream.